Hi guys. Hallo Leute. Today I have an incredible thought from the same passage of John 13, which we will go through. Heute habe ich einen unglaublichen Gedanken vom gleichen Abschnitt in Johannes 13. You know, we talked yesterday about Jesus knew exactly where it was coming from and he knew where it was going. Wir sprachen darüber, dass Jesus genau wusste, woher er kam und wohin er gehen wird. The next statement is shocking. Die nächste Aussage ist schockierend. It is only shocking if you truly know the culture, their Jewish culture. Otherwise, no. Es ist nur dann schockierend, wenn du wirklich die jüdische Kultur kennst, sonst nicht. So he got up from the meal and took off his outer robe and took a towel and wrapped it around his waist. Johannes 13,4. Da stand er vom Mahl auf, zog sein Obergewand aus, nahm ein Tuch und wickelte es um seine Hüfte. You know, and we know Peter's reaction then. Und wir kennen die Reaktion von Petrus. Peter did not allow him to do that. Petrus erlaubte es ihm nicht, dies zu tun. Why is this so shocking? Warum ist dies so schockierend? Because Jesus was a rabbi, a master, a teacher. Jesus war ein Rabbiner, ein Meister, ein Lehrer. And what he did here was not simply loving his disciples. Was er hier tat, war nicht einfach seine Jünger zu lieben. What he did here is was putting him to the very lowest level in their culture. Was er hier tat, war, sich selbst in ihre Kultur und Gesellschaft auf die unterste Stufe zu stellen. Remember, people used to walk barefoot. Erinnere dich, die Menschen gingen barfuß. Their feet were dirty, they had thick calluses. Ihre Füße waren schmutzig, sie hatten sehr dicke Schwielen. And there was mud stuck in there many times. Und oft war Schmutz drin. And they had different types of servants. Es gab verschiedene Arten von Dienern. They had one type of servant, which was the lowest of the lowest of the slaves. Sie hatten eine Art von Dienern, die die niedrigsten der niedrigsten Sklaven waren. His job was to wash the feet of the people who would come to the house. Seine Arbeit war es, den Leuten, die in das Haus kamen, ihre Füße zu waschen. So Jesus, who was their Lord, their Master, their Rabbi, their whole 3.5 years on earth. Jesus, der ihr Herr, ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Rabbiner, ihr alles war, 3.5 Jahre lang auf der Erde. He's now putting him to the deepest place of humility possible. Er setzte sich nun auf den tiefstmöglichsten Grad der Demut. That's why in verse 6 Peter objected. He said, I can't let you wash my dirty feet. You are my Lord. Deswegen widerspricht Petrus in Vers 6. Ich kann nicht zulassen, dass du meine schmutzigen Füße wäschst. Du bist mein Herr. You know, and Jesus said, you don't understand what I'm doing here. Und Jesus sagte, du verstehst nicht, was ich hier mache. Look at this. In verse 6, Jesus said, you won't do it. And in verse 8, he repeated it. And he said, and Peter said to Jesus, you will never wash my dirty feet, never. Schau, in Vers 6 sagte er, das kannst du nicht tun. Und in Vers 8 wiederholte es Petrus und sagte zu Jesus, du wirst meine schmutzigen Füße nie waschen, niemals. So I wanna show you an important lesson right here. Genau hier will ich dir eine wichtige Lektion zeigen. Which the last things that Jesus told his disciples, remember. Erinnere dich daran, es sind die letzten wichtigen Dinge, die Jesus den Jüngern sagte. How could Jesus by choice make himself put himself to such a deep place of humility and service? Wie konnte sich Jesus freiwillig zu einem so tiefen Grad der Demut und des Dienens begeben? Do you know why? Weißt du warum? Because first of all, in verse 3, he knew that the Father had placed everything under his authority. Erstens wusste er, Vers 3, dass der Vater alles unter seine Autorität gelegt hatte. And he knew where he was coming from, where he was going. Und er wusste, woher er gekommen ist und wohin er gehen wird. People who insist that they are honored, that they are served, that they are treated special because they are leaders. Menschen, die darauf bestehen, dass sie geehrt werden, dass man ihnen dient, dass sie besonders behandelt werden, weil sie Leiter sind. They have learned nothing at the feet of Jesus. Sie haben zu den Füßen Jesu nichts gelernt. Right here, where Jesus knew exactly who he was and where he was going, he put himself to the lowest of the lowest places. Gerade hier, wo Jesus genau wusste, wer er war und wohin er gehen wird, hatte er sich an den untersten der untersten Plätze gestellt. You know, and Jesus explained to them. Und Jesus erklärte ihnen, that because I am the Lord, that's who I really am. Weil ich der Herr bin, das das ist es, was ich wirklich bin. That's why I can by choice make myself the servant of everybody. Deswegen kann ich mich freiwillig zum niedrigsten Diener für alle machen. You know, Jesus told the disciples the same thing in Matthew. In Matthäus sagte Jesus den Jüngern das Gleiche. You know, he said the rulers of this world, they rule it over you. Do not be like that. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Whoever wants to be great, you be the servant of everybody. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Every person who ever travels with me to serve God in any place of this world. Jede Person, die je mit mir reiste, um Gott auf jedem Ort dieser Welt zu dienen. If they do not have that same attitude that Jesus showed us here, they're not going with me. Sie können nicht mit mir kommen, wenn sie nicht die gleiche Einstellung haben, die Jesus hier vorzeigt. They cannot demand food, a nice bed, a nice hotel, or be treated well. Sie können nicht gutes Essen, ein schönes Bett, ein schönes Hotel verlangen oder gut behandelt zu werden. They have to go to serve. Sie müssen gehen, um zu dienen. And they all do. Sie machen es alle. You know, Daniel, Matthäus, Isabella, whoever always traveled with me, that's what they have to do. Matthäus, Daniel, Isabella, wer auch immer mit mir mitkommt, das ist das, was sie tun müssen. Denke nicht, dass dies etwas Neues ist. 30 years ago, when I went to different cities in Austria to preach the gospel. Vor 30 Jahren, als ich in verschiedenen Städten in Österreich das Evangelium predigte, I bought a 7-seater minivan. Kaufte ich einen Minivan mit 7 Sitzen. And the young people who got saved out of drug addiction and alcohol and all sorts of sin. Die jungen Menschen, die gerettet wurden von Drogensucht, Alkohol und allen möglichen Sünden. I took them with me to travel to these places to preach the gospel. Nahm ich mit mir, um zu den Orten zu reisen, um das Evangelium zu predigen. And even then I taught them, you all will go with me to serve. Und sogar da sagte ich ihnen, ihr werdet alle mit mir kommen, um zu dienen. Not to serve me. Nicht um mir zu dienen, but to serve the people of God. Aber den Menschen Gottes zu dienen. And to serve the lost. Und den Verlorenen zu dienen. And, you know, today this attitude is missing among the leaders. In der heutigen Zeit fehlt diese Haltung unter den Leitern. It grieves my heart because in the last moments of his life Jesus modeled us how to be a leader. Es betrübt mein Herz. Denn in den letzten Tagen lebte Jesus vor, wie es ist, ein Leiter zu sein. You know, look what Jesus is saying in verse 13. Schau, was Jesus in Vers 13 sagt. You have called me your teacher and your Lord, and you are right, for that's who I am. Du hast mich deinen Lehrer und Herrn genannt, und du hast recht. Denn so bin ich. So if I'm your teacher and your Lord and have just washed your dirty feet, then you should follow the example that I've set for you and wash one another's dirty feet. Wenn ich euer Lehrer und Herr bin und soeben eurer schmutzigen Füße gewaschen habe, solltet ihr meinem Beispiel folgen, das ich gesetzt habe, und ihr solltet jemandem die Füße waschen. You know, there is a much deeper lesson. Da gibt es eine viel tiefere Lektion. There are churches who, when they get together, they wash each other's feet, but they don't even honor and love and care for one another. Es gibt Gemeinden, die einander die Füße waschen, wenn sie zusammenkommen. Jedoch sie lieben, ehren und kümmern sich nicht einmal umeinander. Das ist einfach ein religiöses Ritual. What Jesus said is, when you get together, take off your nice clothes, which Jesus did. Was Jesus sagte ist, wenn ihr zusammenkommt, dann zieht eure schönen Kleider aus, wie Jesus es tat. Which robe did Jesus take off? Welches Gewand zog Jesus aus? The robe of the teacher, the robe of the rabbi. Das Gewand des Lehrers, das Gewand des Rabbiners. So we need to learn from Jesus. When we get together, take off your clerical robe of being a preacher, prophet, pastor, teacher, and get on and serve the people of God. Wir müssen von Jesus lernen. Wenn wir zusammenkommen, zieh deine klerikalen Kleider eines Predigers, Propheten, Pastors, Lehrers aus, mach dich auf und diene dem Volk Gottes. And if you are not one of those people and you get together with the people of God, don't go to position yourself, go to serve. Und wenn du nicht zu diesen Menschen gehörst und du mit dem Volk Gottes zusammenkommst, dann gehe nicht, um dich zu positionieren, gehe, um zu dienen. Serve at the lowest level. Diene auf der niedrigsten Stufe. Tomorrow I'll see you. Morgen sehe ich dich.